Welche Wirkung hast du bisher nach den Klangreisen gehabt? Oder wie haben die Klangreisen auf dich gewirkt? Welche Effekte oder Auswirkungen hast du bei dir bemerkt? Ich hatte jedes Mal eine starke Reduzierung meiner Schmerzen und eine tolle Entspannung, die ich im Alltag oder mit anderen Methoden nicht so hinbekomme.